1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere Freitag-Nachtausgabe ist das heute und die ist ja wie immer eine offene Sendung für alle eure Themen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 kostenfrei oder mailt nicht 0800, sondern domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf euren Anruf und der erste Anrufer, die erste Anruferin, das ist die Petra. Petra ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Petra. Was geht's bei dir? Es geht um meinen Mann. Mhm. Der ist am Dienstag mit einer relativ harmlosen Geschichte ins Krankenhaus gekommen. Der hat einen Abszess am Unterkiefer gehabt, der aufoperiert worden ist. Mhm. Und ich konnte aber nicht nur wegen finanzieller Mittel, auch weil wir ein dreijähriges Kind haben, nicht einfach in die Klinik fahren, ihn besuchen. Mhm. Und da habe ich ihn gebeten, wenn dann die Operation soweit vorbei ist, dass er sich bei mir melden sollte. Allerdings habe ich Dienstagabend noch kurz mit ihm sprechen können. Da ist die Operation lieber auch gut verlaufen. Und der Pfleger hatte mir versichert, dass er am Mittwoch auf die normale Station kommen würde. Du hast Dienstag mit deinem Mann gesprochen? Dienstagabend, nach der Operation noch. Ich habe geredet. Telefoniert? Erst mal, telefoniert. Ja, telefoniert. Ja, okay. Und dann habe ich mit dem Pfleger gesprochen, weil mein Mann ja nicht richtig sprechen konnte. Mhm. Und dann hat der mir versichert, dass mein Mann am Mittwoch auf die normale Station verlegt wird. Mhm. Dann ist der Mittwoch vergangen, ohne dass mein Mann sich gemeldet hat. Habe ich mir noch nicht wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte, die Nachwirkungen und so. Ja. Mhm. So, bis Donnerstag immer noch kein Anruf kam, habe ich dann nochmal angerufen, hier in der Uniklinik in Köln. Und dann hieß es, der liegt auf der Intensivstation. Und da habe ich kurz mit dem Arzt sprechen können und da hieß es, der liegt im Koma. Und dann, ich war natürlich völlig fassungslos darüber. Ja. Und er sagte mir so lapidar, mehr oder weniger am Telefon, und wir wissen gar nicht, ob der da wieder rauskommt. Ich war völlig, kommen Sie mal morgen früh vorbei, also heute, ja. Mhm. Ich war völlig geschockt. Und bin heute Mittag, ich muss erstmal Kindermilch, also jemanden organisieren für mein Kind oder unser Kind schon mehr. Mhm. Wohnst du denn von der Klinik weit entfernt? Ja, am anderen Stadtteil, im anderen Ende, fast Leverkusen. Ja. Das ist ja auch, die haben ihn extra in die Uniklinik gebracht, weil ja die Kieferchirurgie ist. Ja, okay. Also nicht so weit weg. Ja? Du wohnst nicht, offensichtlich ja nicht so weit weg, dass man da recht einfach hinkommt. Ja, so, bist du hingefahren? Bin ich heute hingefahren. Ja. Heute Mittag, und da hat der Arzt mir eröffnet, dass mein Mann gestern auch wieder weiterhin über Atemprobleme geklagt hätte. Und dann haben sie den aufgefordert, tief Luft zu holen, damit er besser Luft bekäme. Und dabei ist er zusammengebrochen. Hatte den Herzstillstand. Hm. Dann haben die Wie geht's Ihnen denn jetzt heute ganz aktuell? Da komme ich jetzt ja gerade zu. Ja. Nix. Wenn ich so sage, nix. Wahrscheinlich werden sie morgen oder übermorgen ihren Tod feststellen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Also er ist weiter im Koma. Und den haben wir wieder rausgenommen aus dem Koma. Die Temperatur war so hoch. Hm. Den haben die nicht gekühlt bekommen. Dann haben sie eine Kühlflüssigkeit ins Blut eingeleitet. Hm. Das Blut runtergekühlt. Und heute wieder angefangen, die mit Temperatur sich gesenkt hatte. Und heute wieder angefangen, die Temperatur zu erhöhen. Hm. Aber es sind keine Narkosemittel mehr gegeben worden, dass er in diesem künstlichen Koma liegt. Also er ist ansprechbar, oder nicht? Gar nichts. Nein. Da hat der Arzt mir heute eröffnet, heute Mittag, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er nie wieder erwachen wird. Die wollen schon morgen oder übermorgen ein EEG machen, von der Gerichtsmedizin auf, ob überhaupt noch Gehirnströme zu messen sind. Was ist denn da jetzt so Dramatisches passiert, dass sich der Zustand so verändert hat, so verschlechtert hat? Dadurch, dass der Abszess am Hals war, ja, unterm Kinn, hat sich das innerhalb von 24 Stunden so dramatisch vergrößert und zum Ohr hin, zur rechten Seite, das war alles so geschwollen, dass wir ihn gar nicht intubieren konnten, wie man das ja normal macht, ja, mit einer zusammenbricht und die den reanimieren müssen. Hm. Ja, und dann musste ein Luftröhrenschnitt gemacht werden. Ja, aber du hast doch an dem Tag der Operation nochmal mit ihm gesprochen. Richtig. Und du weißt nicht, was, so richtig weißt du nicht, was dann passiert ist danach. Ja, haben ihm nur heute gesagt, dass das eben länger gedauert hat, obwohl die auf den Intensiv sind, ja, bis jemand kommen konnte, bis der einen Luftröhrenschnitt machen konnte. Ach so, der ist ja nachträglich gemacht worden, weil da irgendwas dann schiefgelaufen ist, offensichtlich. Da, wo er, weil sie nicht intubieren konnten durch den dicken Hals. Also nach der Operation dann, ne? Nach der Operation ist er zusammengebrochen jetzt. Verstehe, verstehe. Ja. Wie alt ist dein Mann, Petra? 48. Dein Kind, euer Kind drei. Ist drei. Noch nicht mal drei. Ja, das heißt, er ist wegen einer eigentlich einer Kleinigkeit, eine Kleinigkeit vielleicht nicht, aber wegen etwas relativ Harmlosem ins Krankenhaus gekommen und jetzt musst du um das Leben deines Mannes, deines Partners bangen. Da muss ich drum bangen. Der Arzt hat heute klipp und klar zu mir gesagt, bei Narkosepatienten, dann kann man trotzdem noch an der Hornhaut des Auges erkennen, dass so Reaktionen vorhanden sind. Mhm. Und das wäre bei meinem Mann nicht mehr der Fall. Also ich kann davon ausgehen, wie gesagt, morgen, weil jetzt das Wochenende ist, ich hatte heute Abend noch mit denen telefoniert in der Uniklinik, haben die mir gesagt, also heute morgen oder übermorgen, je nachdem wie die Rechtsmedizin da belegt ist, gucken also, wir, wie das EEG machen. Das heißt, im Klartext ist, dass die davon ausgehen, dass er verstorben ist, oder? Mehr oder weniger. Und das Schlimme daran ist, die ganze Nacht davor, die Nacht vom Montag auf Dienstag, wo er angefangen hat, so zu jammern, habe ich schon zu ihm gesagt, lass uns einen Doktor rufen. Nein. Ja, hat er mich ein paar Mal nachts, ich kriege keine Luft. Ich sagte, dann lass uns einen Arzt rufen. Sag ich, was soll ich denn machen? Also dieser Abszess hat sich sehr schnell entwickelt. Innerhalb von 24 Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, vorige Woche war der Mann noch komplett gesund und alles war normal. Mehr oder weniger gesund, ja. Er hat zwar leichte gesundheitliche Probleme, die aber damit überhaupt nichts zu tun haben. Die was ganz anderes betreffen, ne? Ja. Genau. Das tut mir aber sehr leid, Petra. Das tut mir wirklich sehr leid, was du da erzählst. Ja, und jetzt, das Schlimmste ist, dass wir uns die Nacht davor noch gestritten haben, bis morgen, und ich war richtig abgenervt, weil und ich wollte, dass ich ihm helfe, und dann bin ich natürlich auch böse geworden, ne? Und dann hat er noch zu mir gesagt, du willst ja nur, dass ich verrecke, so, weil er auch selber also in so einer Not war, ja? Und ich komme, ich kann nicht richtig von dem verabschieden. Verstehe. Ich merke, Peter, dass du völlig fertig bist mit den Nerven, zu Recht auch, unverständlich auch. Du gehst ich weiß gar nicht mehr weiter. Gehst du morgen wieder in die Klinik? Ja, ich habe die Verwandtschaft von meinem Mann angerufen, mit denen ich selber jahrelang keinen Kontakt hatte. Die kommen morgen alle, weil ich gesagt habe, wenn er jetzt stirbt, ich kann ja nicht erst mal hinkommen, nach was weiß ich, 3-4 Wochen sagen, jetzt ist der verstorben. Das gehört sich ja auch nicht. Also du gehst ja morgen mit den Verwandten, zu denen du wiederum auch keinen großartigen Kontakt hast. Nee. Gehst du morgen dahin? Ich werde den morgen da begegnen und ich weiß auch gar nicht, wie ich den begegnen soll. Meine Eltern kommen zwar auch, meine Schwester, weil die mir das Kind abnehmen, damit ich mich da wenigstens noch in den letzten 48 Stunden oder was dann, bis was rauskommt, dass ich mich darum kümmern kann. Ja. Sehr schwere Zeit. Das heißt, dass auch gerade heute Nacht ist für dich ein Schlafen überhaupt nicht zu denken. Ach, die ganzen Tage schon nicht. Verstehe. Ja, aber heute ist ganz. Und man geht natürlich auch leicht nicht am Durchdrehen, will ich jetzt nicht sagen, aber ich sitze ja auch da, ich reiße mich schon zusammen, aber dann überkommt mich das so, diese Heulkrämpfe. Ja, natürlich merkt das Kind das auch. Irgendetwas nicht stimmt, merkt das Kind auch. Ja. Ich fühle mich richtig schlimm, ich weiß auch gar nicht, was passieren soll in Zukunft. Petra, pass mal auf, das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Ich sag's nochmal und ich merke auch, dass du sehr traurig bist und auch gar nicht mehr so richtig sprechen kannst. Wir werden das jetzt im Hintergrund weiter verfolgen mit dir. Wir werden im Hintergrund mit dir sprechen und mal ein bisschen überlegen, was du die nächsten Tage dann alles tun könntest, falls der schlimme Fall eintreten sollte. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo ein ganz kleines bisschen Hoffnung, ich weiß es nicht. Nein. Das gibt's nicht. Ja, dann reden wir darüber, was in den nächsten Tagen zu tun ist und wie dir vielleicht auch wie man einen Beistand für dich organisieren könnte, damit du etwas Hilfe und etwas Unterstützung bekommst. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, gleich angerufen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft. Ich danke dir. Alles Liebe. Du gibst auch mal Kraft mit deiner Sendung. Weil gestern die Frau, die hat mich doch so beeindruckt mit ihrem schwerkranken Mann, den sie da pflegt, habe ich nur gedacht. Ja. Genau, ja. Aber pflegen würde ich mir lieber, als dass ich ihn beerdigen würde, mein Mann. Liebe Petra, leg du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar, danke. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die ist kostenfrei und wenn ihr mailen wollt, dann mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen Tanja. Tanja ist 18 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo. Tanja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also, ich habe vor, dieses Jahr habe ich meinen Führerschein bekommen. Mhm. Vor 2 Monaten war ich mit einer Freundin auf einer Fete. Mhm. Und sind halt zusammen hingefahren, meine Freundin ist 17, die hat halt noch keinen Führerschein. Mhm. Und auf jeden Fall sind wir halt dahin und sie hat halt nichts getrunken gehabt und ich habe ein bisschen was getrunken gehabt. Du hast was getrunken, obwohl du gerade einen Führerschein gemacht hast und ja, ich weiß, das wissen solltest, dass man dann am besten gar nichts trinkt. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann nachts um 2 oder so heimgefahren, wo es mir halt ein bisschen wieder besser ging, wo ich mir nüchtern vorkam, weil ich war ja nicht wirklich angetrunken, ich habe ja nicht so viel getrunken. Ja, nachts um 2. Ja, nachts um 2 sind wir dann heimgefahren und es hat halt geregnet gehabt. Mhm. Und auf jeden Fall war es halt nass und wir sind halt durch so einen Wald gefahren, es war halt rutschig und dann bin ich halt mit meinem Reifen weggerutscht, weil ich halt meine Sommerreifen noch drauf habe. Mhm. Und dann war da halt so bei dem Waldstück so ein Grabenweg und da bin ich halt da abgerutscht und reingefahren und dann ist das Auto so auf die Seite und meine Freundin saß ja auf dem Beifahrersitz und dann wurde die halt eingeklemmt und dann wurden halt so innerliche Blutungen und die war da bewusstlos, da habe ich Krankenwagen gerufen. Achso, es kam dann zu einem richtigen Unfall. Ihr wart, ich sag, es kam dann zu einem richtigen Unfall. Ja. Mitten im Wald. Ja. Auf einer Landstraße. Und du hast dann, dir war nichts passiert und sie war eingeklemmt. Ja, also ich hatte eine Platzwunde nur am Kopf. Du hast den Krankenwagen angerufen. Ja, und ich habe einen geprellten Arm gehabt. Ja. Und ich habe einen Krankenwagen gerufen, dann ist sie halt auf der Fahrt ins Krankenhaus gestorben. Sie ist gestorben? Ja. Sie war so schwer verletzt, dass sie gestorben ist? Mhm. Vor 2 Monaten war das? Ja. Bist du auch viel zu schnell gefahren? Bitte? Bist du auch viel zu schnell gefahren? Ja, ich bin schnell gefahren. Weil wir wollten so schnell wie möglich halt nach Hause kommen, weil wir total müde waren und so. Wie viel Alkohol hattest du im Blut? Weiß ich nicht. Also ich habe 2 Bier getrunken und 4 Wodka auch, so welche, so kleine. Und das wurde nicht von der Polizei, es wurde kein... Doch, aber ich habe halt auch meinen Führerschein weggenommen bekommen. Ja, aber dann weißt du nicht, wie viel Promille du hattest? Nee, ich habe gar nicht danach gefragt. Also die haben es zwar gemessen, hätte. Ich habe nicht danach gefragt. Ja, hat man eine Blutuntersuchung bei dir gemacht? Nein. Nein. Ich musste so ein Ding reinblasen, wo das dann so... Die werden es dir gesagt haben, aber ich vermute mal, dass du so unter Schock standest, dass du das alles vergessen hast. Der Führerschein ist im Moment weg. Ja, und in 2 Monaten kommt noch eine Gerichtsverhandlung und so. Ja. War das eine enge Freundin von dir? Ja, die kenne ich schon knapp 5 Jahre. Also seitdem ich 13 bin. Wie haben die Eltern deiner Freundin auf all das reagiert? Ja, die haben... wie die Eltern von meiner Freundin reagiert haben darauf. Mhm. Ja, die haben halt gemeint, dass ich an allem schuld wäre, weil ich ja getrunken habe. Mhm. Und ich hätte aufpassen sollen, ich hätte nicht trinken dürfen und so. Ja. Vor allem, weil es auch geregnet hatte. Ja. Und ich hätte halt Verantwortung dafür gehabt. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, meine Eltern haben halt gemeint, dass es Blödheit von mir war. Die haben immer gemeint, dass ich nie mit Alkohol trinken soll und was passiert ist, was passiert. Das kann man nicht rückgängig machen. Die haben gesagt, was passiert ist, ist passiert? Ja, und das kann man halt nicht mehr rückgängig machen. Die waren auch traurig darüber, weil sie die sehr gemocht haben und so. Wie siehst du dich denn selbst? Was denkst du über dich und dein Verhalten? Ich habe Schuldgefühle und ich werde es auch nie mehr machen mit Alkohol Auto fahren, wenn ich meinen Führerschein wieder kriegen sollte. Und ich kann auch nachts nicht schlafen darüber, weil ich also darüber nachdenken muss, wenn ich es doch nicht gemacht hätte und so, wäre es halt auch nicht passiert. Du versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, ich verstehe so schlecht. Also du kannst nachts nicht schlafen, weil? Ich als darüber nachdenken muss, weil ich Schuldgefühle habe. Ja. Und wenn ich es doch nicht gemacht hätte, wäre es auch nicht passiert. Ja, klar. Mhm. Du warst auf der Beerdigung von deiner Freundin. Ja. Wie war das? Da waren wahrscheinlich viele Leute. Ja, halt ihre Verwandten, meine Eltern, unsere Freunde. Ja. Wie war das für dich, auf dieser Beerdigung zu sein? Schlimm. Mhm. Also ich habe arg geweint und so. Mhm. Du siehst ganz eindeutig die Schuld bei dir. Ja. Mhm. Weil ich ja gefahren bin und sie konnte ja nicht fahren, weil sie ja keinen Führerschein hat. Ja, ja, natürlich. Ja. Du bist zu schnell gefahren und du hast auch noch Alkohol getrunken. Ja. Das sind natürlich schwerwiegende. Es ist sehr schwerwiegend. Ja. Hast du danach mit jemandem darüber gesprochen, mit einem Polizeipsychologen oder mit irgendjemandem? Nein, nur mit meinen Eltern, mit Freunden halt auch von mir und ihr. Was sagen die Freunde? Ja, die Freunde sind halt auch traurig drüber und so und haben gemeint, oh, hätte ich es halt jetzt gemacht. Und ja. Gibt es denn von Seiten der Freunde auch, hast du das Gefühl, dass alle dir Vorwürfe machen und... Ja, da habe ich schon das Gefühl, weil ich ja getrunken habe und ich die Verantwortung hatte. Hm. Was machst du vom Beruf oder bist du noch Schülerin? Ich bin Einzelhandelskauffrau. Ja, und hast auch einen Job? Ja. Und das Unglück liegt 2 Monate zurück. Hast du so deinem normalen Leben nachgehen können seit dem Unglück? Ja, ich versuche so gut wie möglich, aber es ist halt schwer. Mhm. Hast du einen Freund? Nein. Was machst du so abends, wenn du von der Arbeit kommst? Duschen, mich vielleicht nochmal mit Freunden treffen, Fernseher schauen, mal am Computer sitzen und darüber halt nachdenken. Ja. Sprichst du auch viel über diese Schuldgefühle? Nee, nicht oft, weil ich halt das verdrängen will und vergessen will. Hm. Hast du denn den Eindruck, dass du sagst, du triffst dich mit Freunden, dass die so ganz normal wieder zur Tagesordnung übergehen können, nach dem Motto, man trifft sich jetzt mal wieder so? Also die, wo mit ihr auch befreundet waren, da ist es schon komisch, dass wir konzentriert werden, die ein bisschen anders sind wie früher. Und bei anderen Freunden, mit denen, die jetzt nichts zu tun hatten, die sind halt ganz normal, weil die haben ja eh nichts mit der zu tun gehabt. Wie war das denn da in der Nacht? Du sagst, es war 2 Uhr. Der Unfall ist passiert und sie ist im Krankenhaus oder auf der Fahrt ins Krankenhaus gestorben? Ja. Du hast dann in der Nacht noch erfahren, dass deine Freundin tot ist? Ja. Ja? In der Nacht noch? Ja. Kannst du dich erinnern, wie du das dann da spontan aufgenommen hast? Ich konnte erst mal nichts sagen. Ich war auf der Atem und es war einfach nur schlimm. Ich habe Wein angefangen. Hm. Ja. Jetzt werden vielleicht viele Leute denken, dass du so doch sehr zurückhaltend bist und so merkwürdig entfernt von über diese Dinge sprichst. Ob andere das so denken? Könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann mir wiederum auch vorstellen, dass das auch eine Folge des Schocks ist, in dem du immer noch drinsteckst. Ja. Das ist ja nun mal gerade erst 2 Monate her. Und wenn man für den Tod eines Menschen verantwortlich ist, da steckt man nicht einfach mal so leicht weg. Ja, ich weiß. Und entsprechend klingt man vielleicht manchmal auch anders, als die Leute das erwarten würden von einem. Ich würde dir sehr dringend empfehlen, Tanja, ja. Auch wenn du sagst, du versuchst das zu verdrängen, das wirst du nicht so einfach verdrängen können. Das wird, ich vermute, dass es immer wieder hochkommen wird und du dich damit beschäftigst. Ja. Ich würde dir sehr, sehr, sehr dringend eine Traumaberatung, eine Traumatherapie empfehlen. Ja. Ich würde dich auch gerne noch mit meiner Psychologin verbinden, die einige Worte mit dir sprechen kann und dir vielleicht auch noch erklärt, wie man sowas macht, wo man das macht und so weiter. Ja. Ja, wollen wir das mal so machen? Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen. Aber ich glaube, ich brauche keine Therapie, weil ich kann das mit meinen Eltern bestimmt schon allein schaffen. meinst du? Aber du hast gerade gesagt, dass du gar nicht viel sprichst. Bitte? Du hast ja gerade gesagt, dass du gar nicht viel sprichst. Ich sprich nicht oft darüber, um es zu vergessen. Und, ja. Warum hast du dich dann bei mir gemeldet? Um mit ihm nochmal darüber zu reden. Na also. Das tut schon gut, darüber zu sprechen zumindest. Ja. Und wenn du in einer, vielleicht mit einem, dann mit einem Fachmann darüber redest? Ist da jemand im Zimmer? Bitte? Ist da jemand im Zimmer? Ich höre so Geräusche. Nein, ich habe eben den Fan sehr laut gemacht. Ach so, ja. Lass ihn mal, lass den Ton mal weg. Ja. Ich würde dennoch sagen, Tanja, sprich doch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin. Das kann ja nicht schaden. Und dann gucken wir mal weiter. Okay. Ja, dann legst du mal auf und wir melden uns wieder. Okay. Okay, tschüss. Sieglinde begrüße ich herzlich. Sieglinde ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Sieglinde. Ja, guten Morgen. Morgen, Sieglinde. Weswegen rufst du an? Weswegen? Also ich habe eigentlich gestern angerufen. Mhm. Immer. Und ja, also meine Tochter mit 15 Jahren hat sich auf die Gleisschienen gelegt. Sie lebt, also das erstmal als erstes, damit hier keiner einen Schock bekommt. Aber mit einem schweren Schädelhirntrauma. Sie bleibt jetzt noch 3 Monate im Ruhrgebiet in der Klinik. Nun mal, eins nach dem anderen. Deine 15-jährige Tochter hat sich auf die Schienen, also zwischen das Gleisbett gelegt. Genau. Zwischen zwei Gleise. Als der Zug gekommen ist, hat sie den Kopf gehoben. Und bevor du das weitererzählst, warum hat sie das getan? Sie ist von 3 Männern vergewaltigt worden vor 8 Monaten. Und von drei Männern vergewaltigt worden? Ja, 2 von denen haben sie vergewaltigt, der 3. hat sie nur festgehalten, also nur in Anführungszeichen. Mhm. Wo ist das passiert? Bitte? Wo ist das passiert? Also ich will jetzt keine Stadt hören, sondern ist das draußen passiert oder waren das Fremde? Ja, waren das Fremde? In einem Park. Ja, ein Park. Es waren also wildfremde Menschen. Wildfremde Männer. Wildfremde, ja, ja. Mhm. Am Tag oder in der Nacht? In der Nacht. Wie spät war es? 12:30. Da war sie noch unterwegs? Ja. Mhm. Alleine? Ja. Machst du dir Vorwürfe, dass du sie so lange allein hast rausgehen lassen? Nein, weil ich habe sie nicht um die Uhrzeit rausgehen lassen. Das wäre bei uns auch nicht vorgekommen. Sie war da woanders. Wo war sie? Angeblich bei einer Freundin. Ach so, das heißt, das entzog sich deiner Kontrolle. Ja. Ich verstehe. So, dann ist es zu diesem schlimmen Unglück gekommen, dass diese Männer sie vergewaltigt haben und als Folge aus dieser Vergewaltigung, weil das so schlimm für sie war, hat sie sich unter den Zug gelegt. Auf die Schienen gelegt. Ja, wir waren beim Weißen Ring, bei Wildwasser, wir waren überall. Sie war auch 4 Monate in Therapie, das hat sie selbst wieder gekündigt. Hm. Die ersten Wochen konnte sie ganz frei mit mir drüber reden. Hm. Und dann kam die Zeit der Verdrängung und einen Tag vorher, bevor sie das gemacht hat, hat sie noch gesagt, Mama, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wenn ich das nicht mehr verdrängen kann. Mhm. Sie hat auch immer die Bilder gehabt, sie konnte ja auch nur noch, also mein Mann musste aus meinem Ehebett verschwinden, weil sie nur noch bei mir geschlafen hat oder bei ihrem Freund. Mhm. Es gab nur noch 2 Menschen für sie, das war ich und ihr Freund. Mhm. Und der Freund, der hat sich dann auch noch getrennt. Mhm. 2 Wochen passiert es. Ja. Und Freundinnen, Freundschaften, alles konnte sie überhaupt nicht mehr pflegen, gar nichts mehr, seitdem das gewesen ist. Ja. Und nachdem der Freund sich getrennt hat, hat sie mir erklärt, war ein Halt weggebrochen. Also ich bin ein Halt, der Freund war ein Halt. Mhm. Und das war weggebrochen und dann kamen die Bilder auch wieder. Mhm. Und dann hat sie das gemacht und jetzt habe ich eine 5-Jährige zurück. Also, Papa ist eine Fünfjährige. Also sie hat sich, mittlere Reife, sie hat zwei Klassen übersprungen früher. Lass mich doch mal, damit ich das richtig verstehe, Sieglinde, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Sie hat sich zwischen die Gleise gelegt und als der Zug kam, hat sie den Kopf hochgehoben. Und dadurch, habe ich das richtig verstanden, ist es zu sehr schweren Verletzungen gekommen? Ja, das Hirn ist ausgetreten. Die mussten auch vom Schädelknochen einiges entfernen, was eingedrungen war. Und ja. Das heißt, sie war sehr schwer verletzt, Gehirn verletzt und ist jetzt, wie du sagst, also keiner, der mittlerweile, sie war in 4 Kliniken mittlerweile, in Bremen, in Bad Salzuflen, egal. Sie war in 4 Kliniken und alle sagen, dass das sowieso ein Wunder ist, dass sie überlebt hat. Aber sie hat schwere Folgeschäden. Ja, schwere. Du hast gerade gesagt, ich habe jetzt eine 5-Jährige. Ja, manchmal ist sie 5, manchmal ist sie auch wie 16, also sie ist jetzt 16. Ja. Also das ist total unterschiedlich und sie bekommt jetzt auch in der Klinik Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch Schulunterricht, damit sie ins normale Leben zurückkehren kann. Und da ist sie auf dem Stand einer 5-Klässlerin und wie gesagt, sie hat früher 2 Klassen und ja. Ja. Erkennt sie dich? Weiß sie ja, das ja, schon? Ja. Weiß sie, was von schlimm? Von Anfang an. Von Anfang an. Das heißt, dieses Niveau ist heruntergerutscht von einer 16-Jährigen auf eine 5-Jährige, was die Bildung und was das Schulwissen außer anbelangt. Außer das Klavier, ne? Also, außer das Klavierspielen, weil sie hat immer für die Musik gelebt und was unglaublich ist, was ich auch nicht nachvollziehen kann und verstehen kann, aber sie spielt alle Lieder wie früher. Erinnert sie sich an die Vergewaltigung? Ja, leider. Ja, leider. Leider kann man sagen. Hätte sie das auch mal vergessen? Ja. Das ist ja das Schlimme. Letztes Wochenende, wir dürfen sie ja jedes Wochenende haben, ne? Wo aber ist sie nur denn? Samstag, Sonntag aus versicherungstechnischen Gründen. Aber, das ist leider nicht ausgeloschen. Wo ist sie denn, wo ist sie die ganze Woche über? In einer Klinik? Ja, klar, da bleibt sie auch noch 3 Monate. Ja, ist sie auch körperbehindert durch diesen Unfall jetzt? War sie, aber das ist jetzt, also sie war linksseitig gelähmt. Also wie nach einem Schlaganfall, kann man sagen. Aber das ist alles behoben. Ich habe mit dem Ergotherapeuten gesprochen und das ist alles gut geworden. Hast du mit ihr darüber gesprochen, dass sie sich... Ich krieg die Krise. Ich kann da so schlecht drüber sprechen. Ich habe mir selbst therapeutische Hilfe gesucht. Ja. Weil sie hat mir am Anfang, da war sie ja völlig weggetreten. Da konnte sie mir ohne Tränen jedes schmutzige Detail, und ich sag dir eins, der weiße Ring, der hat gesagt, so eine schlimme Vergewaltigung haben die seit Jahren nicht gehabt. Sind die Täter gefasst worden? Ja, 2. 2 sind gefasst worden. 2 von 3. Das heißt, da gibt es dann auch noch und eine... Und die sind auch geständig. Ja. Das heißt, da gibt es eine Gerichtsverhandlung, an der du und dann... Da hat sie Angst. Und da hat sie noch eine Nacht, bevor sie das gemacht hat, hat sie mir gesagt, Mama, ich habe so eine Angst vor dem Prozess. Ja. Hast du ich habe noch gesagt, bitte schlaf nicht bei Kira, bitte schlaf nicht bei Kira, Schatz, du rufst mich sowieso heute Nacht wieder an, hol mich ab, Mama. Sieglinde. Ich kann hier nicht, ich habe wieder die Bilder und sie hat nicht auf mich gehört. Sieglinde, ich merke, dass du ganz, ganz aus der Fassung bist und ganz fassungslos bist. Ich habe ein schlechtes Gefühl, dich weiter zu fragen, weil ich glaube, dass ich dir wehtue. Nein, mach ruhig, ich habe mich schon wieder beruhigt. Tut mir leid. Nein, das ist ja völlig normal. Ich bin schon immer nah am Wasser gebaut. Ja. Ich hoffe, jetzt selber eine. Was ich dich gerade noch fragen wollte, hast du mit ihr auch sprechen können, warum und dass sie sich auf die Schienen gelegt hat? Habt ihr darum? Ja, das weiß ich. Weil sie nicht mehr konnte, weil sie es nicht mehr ertragen hat? Nee. Wie gesagt, der Freund hat sich dann auch noch getrennt. Ja. Da war sie ja sowieso jede Nacht in meinem Bett. Weißt du, warum sie den Kopf hochgehoben hat? Warum sie den Kopf hochgehoben hat? Also erstmal kann sie sich sowieso nicht erinnern. Sie kann sich zwar abends noch an 8 Uhr erinnern. Da hat sie noch mit der Mutter der Freundin in der Küche gesessen und hat noch ganz stolz erzählt, ProSieben hat mich eingeladen, ich darf eine Fernsehserie machen, weil sie ist ja so begabt, sage ich jetzt mal musikalisch, ein Ausnahmetalent, Jugend musiziert, immer erster Platz und so. Und da hat sie noch ganz stolz erzählt, das war eine Kurzschlussreaktion. Das Schlimme ist, ich habe von der Polizei morgens ihr Handy bekommen. Und da sind ja die ganzen SMS drinne. Ja, ja. Zwischen ihrem und ihr. Und da habe ich ja gelesen, wie er ihr geschrieben hat, ich werde dir immer ein guter Freund bleiben, mach jetzt keinen Scheiß. Und er hat ja auch die Polizei gerufen, weil sie hat es ihm ja angekündigt. Sie hat ihm ja gesagt, ich mache jetzt, und er hat ja noch die Züge gehört, der arme Kerl mit 17 Jahren. Ja. Du hast gestern angerufen zu der Thema, zu unserem Thema, ich alleine trage die Verantwortung. Genau. Das heißt, du bist jetzt sehr, sehr verantwortlich, gemeinsam mit deinem Mann, für dein jetzt sehr, sehr schwer angeschlagenes Kind, so muss man das sagen. Besteht denn? Sieht aus wie ein Mönch, die haben ja, ist auch egal. Aber hoffnungsvoll war gerade, als du gesagt hast, dass sie schon wieder lernt. Sie lernt Französisch, sie lernt Mathematik. Das heißt, das kann sie. Ja, fünfte Klasse. Ich meine, im Grunde hat sie mittlere Reife und Aber das Lernen, jetzt auch wenn sie jetzt wieder ganz zurückgeworfen war, das funktioniert schon. Ja. Was ja wie schon gesagt, mal das Erstaunliche ist auch, die spielt Klavier wie früher. Wie eine Pianistin. Das ist, also Bekannte von uns sagen immer, das Gehirn holt sich das, was ihm gut tut. Das war immer ihr Leben und darum kann sie es wahrscheinlich noch. Du bist jetzt ja auch, was ja auch verständlich ist, wenn man über so etwas Schlimmes spricht, dass man dann sehr, sehr, dass einem das sehr ans Herz geht und dass man dann auch weint. Schaffst du es immer so tapfer für deinem Kind zu bleiben? Vor ihr ja. Vor ihr, aber ja. Wenn sie weg ist, nicht. Verstehe. Vor ihr ja. Du hast gerade gesagt, das habe ich nicht richtig verstanden, du hast auch dir schon professionelle Hilfe gesucht? Ja. Das glaube ich auch ist sehr wichtig in der Situation, damit du stabil bleibst für dein aber Kind. Schon ein paar Wochen, bevor sie das getan hat, weil ich es geahnt habe. Du hast es geahnt? Ja. Ein paar Wochen vorher. Ein paar Wochen vorher habe ich mir professionelle Hilfe gesucht, weil ich gesagt habe, wie kann die das überleben und die schafft das nicht. Ich wusste es, aber sie hat mir geschworen, dass sie die Nacht, wo sie bei ihrer Freundin schläft, keine Scheiße baut. Und genau dann ist es passiert. Liebe Sieglinde, ich mache mal Folgendes jetzt. Ich möchte dich wirklich hier auf der Plattform unserer Sendung nicht nerven, oder? Ach Gott, im Himmels Willen, nein. Ich habe das Gefühl, dass dir das so sehr schwer fällt. Ich möchte, dass wir im Hintergrund weitersprechen. Ja. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ich hoffe, mein Telefon ist dann nicht leer, ja. Ja, du kriegst erstmal jetzt von mir und von ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die zuschauen und zuhören, ganz viel Kraft und gute Wünsche. Du und dein Kind. Eure Familie von uns. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das heißt, wir melden uns sofort. Wirklich? Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Nein, das ist kein Belästigen, um Gottes Willen. Das ist wirklich kein Belästigen, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat. Weißt du was? Es ist noch viel schlimmer. Naja. Wir vertiefen das mal im Hintergrund. Ne? So. Okay. Liebes Glinde, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, Domian. Von Herzen. Toller Mensch. Alles Gute und viel Kraft. Ja, danke. Tschüss. Die brauche ich. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt machen wir weiter. 0800 220 050 50. Das ist die Nummer, die kostenfreie Nummer. Und ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Und wenn ihr meldet, bitte vergesst nicht, die Telefonnummer, also eure Telefonnummer reinzuschreiben. Ich bin verbunden mit Michael. Michael ist 34. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist, wenn man eine körperliche Behinderung hat, da einen Partner zu finden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du eine körperliche Behinderung hast. Richtig. Ja. Was ist das für eine Behinderung, Michael? Ich habe also seit meiner Geburt spastische Lähmung. Mhm. Das heißt, vor allem in den Händen habe ich die. Und das merkt man also, wenn ich jetzt was schreibe oder ein volles Glas nehme, dann sieht das auf den Außenstehenden so aus, als wie wenn ich betrunken wäre, sage ich mal. Bist also, aber nicht. Nö, eigentlich nicht. Eher selten. Das sagte auch schon mal ein Polizist, hör mal, Sie sind ja voll. Zu dem sagte ich ja, nee, eigentlich bin ich immer so. Und, sitzt du im Rollstuhl? Nee, ich kann laufen und eigentlich alles machen, was in Anführungsstrichen ein normaler Mensch auch kann. Ja. Fällt das Sprechen ein bisschen schwerer? Ja, also ich spreche immer so. Ja, also aber das für dich ist das okay und du kannst dich ganz normal mitteilen und ja, doch. Ja. Also ich habe auch so eine große Klappe. Ja. Was machst du beruflich, Michael? Ich bin in einem Amt, in einem Landesamt beschäftigt. Also, auf dem Büro. Nee, als Förster. Als Förster, ach so, verstehe. Ja, genau. So, jetzt ist das Thema Behinderung. Ich bin behindert, sagst du, und das ist mit der Partnersuche schwierig. Ja, genau. Ja. Hattest du denn schon mal eine Freundin? Ja, also ich hatte von der Schulzeit her eine Freundin. Von was? Von der Schulzeit. Schulzeit, ja. Die aber auch eine Behinderung hatte, das heißt, die hatte einen Herzfehler. Und ist dann daran auch leider gestorben. Ach, und du warst mit der Frau auch dann richtig zusammen? Ja, 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und wann ist sie gestorben? Das ist jetzt ungefähr 12 Jahre her. Ach, so lange schon? Ja. Das war also die einzige Beziehung bisher? Ja, genau. Dann war das ja wahrscheinlich damals ein sehr schwerer Schicksalsschlag für dich, als sie gestorben ist. Ja, vor allem, ich sag mal, sie hatte diesen Herzstillstand und man hat sie halt auch nach 20 Minuten erst wiederbelebt. Sie hat danach noch ein Jahr gelebt, aber halt auch durch diesen Herzaussetzer mit schweren Behinderungen und konnte sich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Und das heißt, das Gehirn war schon geschädigt. Ja, ziemlich. Also man muss sich vorstellen, man hat einen hochintelligenten Menschen, der sich ans Klavier setzt, Lieder aus dem FF spielt, eine Lehrstelle in der Glasmalerei hat und auf einmal ist alles weg. Ja. Das liegt jetzt 12 Jahre zurück, sagst du. Ja. Ist seitdem gar nichts in Sachen Frauen gelaufen? Sagen wir mal so, nicht auf normalem Wege. Nicht auf normalem Wege? Ja, also... Was sagt uns das? Ich sag mal so, ich habe halt nur Frauen, die man dafür bezahlt. Bitte? Frauen, die man dafür halt bezahlt. Ach so, du gehst also, zu Prostituierten. So sieht's aus. Da müssen wir ja nicht lange um heißen Brei reden. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn du das so machst für dich. Ja. Ja, das heißt, so befriedigst du deine sexuelle Lüste, dass du zu Prostituierten gehst. Aber wahrscheinlich ist die Sehnsucht schon auch doch viel größer noch nach einer Liebe auch und nach einer festen Bindung und Beziehung. Ja, genau. Und das ist halt so dieses Problem, da irgendwo Kontakte zu bekommen. Wie oft gehst du zu Prostituierten? Seltener. Ja. Weil man dann ist ja ein teurer Spaß. Allerdings. Also so 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr? Ja, vielleicht. Vielleicht. Was hast du denn schon unternommen, um Frauen kennenzulernen? Also ich sag mal, Internet, man geht halt weg. Mhm. Aber das ist halt dann so, ja, man spricht miteinander und dann merkt man aber schon, ja, wenn die einem so sehen, sieht man das mir nicht an. Mhm. Man denkt halt, okay, das ist ganz normal. Mhm. Und aber wenn sie es dir dann, wenn sie es bemerken, dann gehen sie auf Abstand. Ja. Ja. Dann kommt meistens, ja, ich habe da hinten noch Bekannte gesehen oder. Ja. Wenn du im Internet bist, dann könntest du dich ja schon auch so zu erkennen geben, dass du eine Behinderung hast. Ja, das Problem ist aber immer, wo schaut man da? Mhm. Und ich sag mal so, die meisten Seiten sind halt doch mehr so auf, dass die Geld verdienen wollen. Mhm. Ist mir klar, dass du keine Prostituierte dann für diesen Bereich dann suchst, das ist schon klar. Könnte es auch eine behinderte Frau sein? Oder sollte es eine nicht behinderte Frau sein? Also es käme auf die Behinderung an. Ja. Also ich sag mal, dadurch, dass ich im Sport sehr aktiv bin, mhm. Das heißt Schwimmen, Radfahren, mhm. und auch Taekwondo. Achso, das machst du alles? Das mache ich also. Bist aber schön eingebunden, so aktivitätsmäßig, ne? Ja, gut. Ich mache das eigentlich für mich, weil, ich sag mal, irgendwie brauche ich das. Mhm. Das ist so. So, jetzt ist es ist natürlich generell immer sehr schwer, eine Liebe zu finden, Michael. Ja, das generell ist das schon sehr schwer. Und ich glaube in der Tat, dass du es schon auch schwerer hast als jemand, der nicht behindert ist. Andererseits habe ich hier in dieser Sendung auch schon so oft mit Behinderten und auch mit behinderten Paaren geredet, die sich auch gefunden haben und wo es auch relativ normal alles läuft. Oder was heißt relativ normal? Normal läuft. Ja. Vielleicht anders normal, aber eben auch normal läuft. Wie können wir dir helfen? Was sollen wir machen? Ja, also wenn jemand wüsste, der irgendeine Plattform kennt, wo man... Das ist eine gute Idee. Leute kennenlernt, so, das schon mal eine Hilfe. So, das wäre eine Hilfe. Dann würde ich euch, die ihr zuschaut und zuhört, bitten, wenn ihr eine Idee habt, so im Internet, welche Plattform der Michael vielleicht anklicken könnte, was für ihn ist, was seriös ist und ja, wo man halt sich gut treffen könnte, mailt uns das doch ganz einfach netterweise und wir geben es an den Michael weiter. Oder wenn man vielleicht auf einem Lokal oder wo sowas sein könnte, das... Ein Lokal, meinst du? Ja, Behinderte und Nicht-Behinderte. Ja, wo wohnst du denn? Ich wohne ja zwischen Düsseldorf und Köln. Ach so. Also hier genau mittig. Richtig, also Köln und Düsseldorf kämen da in Betracht noch. Ja. Gut, Michael, also wenn hier etwas Interessantes ankommt, ich verspreche es dir, werden wir es dir sofort weiterleiten. Und vielleicht hat der Anrufer ja was gebracht, ich würde mich sehr für dich freuen. Ja, das wäre schön. Ne? Viel Glück wünsche ich dir. Das war mal nett, mit dir zu sprechen. Gebe ich sehr gerne zurück. Vielen Dank, Michael. Okay. Alles Gute, tschüss. Bis dann mal. Ciao. 0800 220 50 50. Hallo Sven, 25. Hallo Domian. Sven, um was geht's? Oh Mann, das ist ja unglaublich, dass ich mal mit dir reden kann. Also es geht um meine Freundin, die ist 43 und lebt in Los Angeles und ist erkrankt an Leberzirrhose im Endstadium. Moment. Jetzt kriege ich aber eine Information nach der anderen. Du hast eine Freundin, die ist 43. Ist es schon ungewöhnlich, wenn du 25 bist? Die Freundin wohnt in Los Angeles? Ja, meiner Lieblingsstadt. In deiner Lieblingsstadt? Ja. Und die Freundin ist auch noch schwer krank? Ja. Lass uns mal eins an dem anderen. Wann hast du und wo hast du diese Frau kennengelernt? Ich habe sie Ende November 2006 kennengelernt in einer Hotelbar. Ich war dort in einem 20-Bett-Dorm sozusagen und da waren aber auch normale Hotelzimmer und sie hat ganz normal da gelebt, weil sie in der Zeit sich von ihrer Familie getrennt hat aufgrund ihrer Alkoholsucht. Also du hast sie in Los Angeles kennengelernt? Genau. Ja. Und sie ist da halt aufgewachsen, sie ist da geboren, aufgewachsen. Ja. Also man spricht vom Local Und ich hatte vorher schon mal eine amerikanische Freundin, ja. Eine Soldatin hier in Deutschland, und ich konnte halt fließend Englisch und das hat alles auch funktioniert. Wir haben uns sofort gut verstanden. Ja. Und der Altersunterschied war für dich egal? Ja, weil sie halt eine besonders hübsche Frau ist und wenn man ein Foto sieht von ihr, würde man sie auch auf Anfang 30 schätzen. Mhm. Und sie ist auch von ihrer Art total jung geblieben. Mhm. Das war 2006? Ende 2006, ja. Ende 2006. Wie viele Wochen habt ihr denn so, oder Monate vielleicht, habt ihr denn gemeinsam verbracht, wo auch immer? Also ich war, seitdem wir uns kennengelernt hatten, war ich bestimmt 3-4 Mal dort. Also kann man sagen, ich habe insgesamt mit ihr so 10 Wochen verbracht. Mhm. Also praktisch, dass wir zusammen waren, aber ansonsten telefonieren wir jeden Tag, fast jeden Tag. In Deutschland war sie nie? Genau, das ist nämlich die Sache. Ich habe immer versucht, sie jetzt nach Deutschland zu holen, gerade weil sie lebt, das letzte Mal, als es ihr ganz schlecht ging, war im Januar, da lag sie im Sterben. Ich habe mit ihrer Familie auch einen guten Kontakt und ich habe gefragt, ihr könnt ihr doch nicht einfach sterben lassen. Die hatte Hospiz, sie hat Morphium bekommen, weil sie halt schon Gelbsucht hatte, Bauchwassersucht. Und die Ärzte haben schon gesagt, man kann nichts mehr machen. Aber aufgrund dessen, dass es ihr so schlecht ging, hat sie halt auch keinen Alkohol mehr getrunken. Hm. Und deswegen hat sich der Körper wohl so schnell regeneriert, sodass sie jetzt wieder einigermaßen in Ordnung ist, sodass sie zumindest flugfähig wäre. Aber sie ist schwer krebskrank. Nicht Krebs, es ist Leberzirrhose. Leberzirrhose. Ja, mhm. Und meine Frage ist halt, erstmal wollte ich von dir eine persönliche Meinung haben. Denkst du, dass alkoholkranke, also alkoholsüchtige Menschen dafür was können, oder glaubst du, das ist eine Krankheit für die nichts können? Wenn jemand Alkoholiker ist? Ja. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Es ist, wie du schon sagst, es ist eine Erkrankung. Und wenn ein gewisses Maß überschritten ist, ist es eine schwere Erkrankung, eine Sucht, aus der man alleine so nicht rauskommt und wo man nicht so sagen kann, der kann was dafür. Und um in eine Alkoholabhängigkeit hineinzukommen, sind immer meistens sehr widrige oder traurige Lebensumstände schuld. Ja, da kann der ein oder andere könnte vielleicht härter zu sich sein und sagen, nein, ich trinke nichts, ich schaffe das auch so. Aber es gibt Menschen, die das eben nicht so können und dann in diese Krankheit hineinrutschen und in diese sehr schwere Erkrankung. Ja, ich habe sie natürlich gefragt, wie es dazu kam, dass sie angefangen hat zu trinken. Sie meinte einfach, sie hat sich immer sehr gut gefühlt, wenn sie getrunken hat. Und sie hat auch viel Spaß gehabt mit ihrem Mann damals, wenn sie ist eine leidenschaftliche Billardspielerin. Natürlich kann man da auch sagen, du bist eine erwachsene Frau. Als du gemerkt hast, dass es immer mehr und immer mehr wurde, warum hast du nichts unternommen? Warum hast du nicht die Notbremse gezogen und bist in eine Klinik gegangen oder zu einer Suchtberatung oder was auch immer es in Amerika geben mag? Ja. Also natürlich trifft einen auch immer mit Schuld, auch Schuld. Man kann nicht sagen, der Mensch kann überhaupt nichts dafür. Das kann man auch nicht sagen. Ja, sie hatte immer, was ich vermute, ist, sie wollte nie in dieses Klischee eines Alkoholikers hineingedrängt werden. Sie wollte sich nie zugestehen, dass sie praktisch diesen Stempel kriegt, der sie abwertet. Deswegen hat sie das nie erkannt und deswegen hat sie auch nichts dagegen machen können. Ja, aber das ist das Schlimme, dass natürlich der erste Schritt zur Selbsthilfe immer erstmal die Akzeptanz der Erkrankung ist. Dann hätte sie in ihrer Denkweise akzeptieren müssen, dass sie ein zweiklassiger Mensch ist, oder ein drittklassiger. Fiel ihr halt schwer, weil sie auch eine sehr hübsche Frau ist und immer daran gewöhnt war, dass sie was Besonderes ist. Das ist so für mich der Nachteil der hübschen Frauen sozusagen, dass sie immer meinen, die müssten sich jetzt von anderen Menschen abheben, die müssten was Besonderes sein und die können sich nicht öffnen sozusagen und sagen, nein, ich bin gar nicht dieser Schein. Da steckt nicht das hinter, was ihr alle glaubt. Ja. Yeah. Aber das ist natürlich auch schon fatal, wenn jemand über sich denkt, ich bin ein zweitklassiger Mensch, weil ich alkoholkrank bin. Das ist ja auch Blödsinn. Ja, aber so sieht das doch aus in unserer Gesellschaft, oder nicht? Also ich meine, ich denke natürlich nicht so, weil es meine Freundin ja betroffen hat. Aber wenn ich so mit anderen Menschen darüber spreche, merke ich immer diese Gedanken, die Menschen haben. Warum gibst du dich mit so einem Menschen dann ab? Du hast doch was Besseres verdient. Ja, wobei das ja auch dann überhaupt keine Rolle spielt, wer in der Gesellschaft was wie denkt. Entscheidend ist immer, dass der Mensch für sich Gegenmaßnahmen einleitet und etwas unternimmt und nicht eben in seinen Tod rennt und in seinen in seinen körperlichen Ruinen. Das scheint jetzt der Fall zu sein bei deiner Freundin. Wie sieht die Familie aus? Du hast es gerade angedeutet. Hat sie Kinder? Sie hat einen 19-jährigen Sohn und eine 18-jährige Tochter. Mhm. Und oder einen 20-jährigen Sohn und eine 19-jährige Tochter, aber es ist ja egal. Jedenfalls haben die auch nicht, sage ich mal, die Kraft, der Mutter wesentlich zu helfen, weil die auch schon so viel durchgemacht haben mit ihr. Ja. Ich kann nur erahnen, was da passiert ist. Sie hat die Polizei gerufen, also die Mutter jetzt, um an Alkohol zu kommen. Mhm. Weißt du, letztendlich, das ist das Traurige immer, wenn man mit Alkoholikern zusammen ist. Man kann ihnen nicht helfen. Man kann ihnen nicht helfen. Man muss fast mit ansehen, wie sie immer weiter absacken, in der Hoffnung, dass sie wach werden und dann selbst Aktivität zeigen. Ja, nur das ist jetzt das, worüber ich mit dir reden wollte. Da sie gerade im Januar so krank war und schon im Sterben lag, und ich in der letzten Zeit auch, also ich habe mich da jetzt sehr mit auseinandergesetzt. Am Anfang war das, als ich sie kennengelernt habe, war das erstmal für mich nur eine Affäre werden, aber das hat natürlich dann alles entwickelt. Und jetzt merke ich langsam, und ich habe immer darüber gesprochen, dass sie doch mal nach Deutschland kommen soll, mich besuchen soll, damit sie einfach mal eine andere Welt sieht. Die war immer in dieser gefährlichen Stadt Los Angeles, die praktisch wie ein kleiner Stadtstaat ist, und sie lassen, die ist praktisch fast isoliert, die Stadt in meinen Augen, für die Menschen, die da, also die nicht viel Geld haben, um zu reisen. Und ich wollte einmal zeigen, dass es noch andere Sichtweisen auf dieser Welt gibt, dass es andere Kulturen gibt, dass es so viel zu entdecken gibt, und weil sie halt auch diese Lebens, die hat schon immer so ein bisschen mit ihrem Leben abgeschlossen, hatte ich das Gefühl. Okay. Und jetzt ist meine Frage, das geht jetzt nochmal auf einen anderen Punkt. Angenommen, sie geht auf meinen Vorschlag ein und kommt mich besuchen in Deutschland. Mhm. Und ich lebe hier ich kann ja ruhig sagen, ich lebe hier in Heidelberg, und hier ist ja auch eine große Klinik, und ich habe auch schon mit den Ärzten hier gesprochen, ob man da was machen kann, und die meinten, aufgrund der US Army, die hier ist, hatten die auch schon viele Amerikanerinnen, ich sollte die doch mal kennen. Okay, formulier mal die Frage. Also falls sie sich dazu bereit erklären würde, wie geht die Frage weiter? Die Frage geht weiter, und ich sie heirate und sie dann meinen Versicherungsschutz dann automatisch bekommen würde, obwohl ich Student bin, geht das, da habe ich mich schon informiert, meinen gesetzlichen Versicherungsschutz. Hm. Also würdest du denken, dass das unfair der deutschen Gemeinschaft sozusagen wäre, wenn sie jetzt dann durch die Hochzeit dann, und da muss ich ehrlich sagen, die Hochzeit wäre der Grund, dass sie dann halt die Lebertransplantation hier bekommen würde, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dass sie halt für eine gewisse Zeit lang trocken war? Oder würdest du meinen, das ist in dem Fall dann in Ordnung und das kann man auch Also dich plagt die moralische Frage, kann ich so rumtricksen, ich sag's mal ein bisschen salopp jetzt, und meine Freundin jetzt hier in unser Gesundheitssystem reindocken? Genau. So, ne? Nicht, dass ich mir... Ich weiß ja nicht, wie sie dann damit umgeht, ob sie das dann auch wertzuschätzen weiß. Da sind ja so viele unsichere Aber Faktoren. Aber ehe wir jetzt mal so theoretische Diskussionen führen, ist sie denn überhaupt in der Lage zu reisen? Hat sie sich so weit regeneriert, wenn sie schon im Sterben lag? Das ist ja das Besondere. Das hätte ich ja auch nicht gedacht. Aber das ist tatsächlich so, dass sie jetzt Sit-Ups macht, dass sie sich wieder versucht. Sie ist ja eine Kämpferin. Das ist ja auch das, was ich an ihr so liebe. Sie gibt sich ja nicht auf in dem Sinne, dass sie... ich merke zwar, dass sie nicht mehr so dieses... Okay, es geht ja besser. Warum kann sie so in Amerika nicht behandelt werden, wie du denkst, dass sie hier behandelt wird? In Amerika hat sie zwar eine Versicherung, diese Versicherung zahlt aber nur 75%, also es ist natürlich viel, aber da bleiben immer noch 25% übrig, und das sind $50,000. Also das ginge finanziell dort nicht. Nein, ginge nicht. Obwohl sie schon eine Versicherung hat, was ja auch nicht jeder hat. Ist denn der Gesundheitszustand so, dass man noch transplantieren könnte? Weißt du das überhaupt? Das ist auch eine Frage, die noch geklärt werden muss. Aber bevor das geklärt werden kann, muss ich sie erstmal hier hinholen, dass die Ärzte sie überprüfen können. Mhm. So, jetzt ist sie ja nicht irgendein Gegenstand, den man mal irgendwie hierher holt. Was sagt sie denn zu deiner Idee? Also das ist ja auch das, warum ich es eigentlich mache. Sie hat nie gesagt, man hätte ja auch sagen können, vielleicht hat sie Hintergedanken, dass sie einfach einen Deutschen haben will, weil sie das vielleicht mitgekriegt hat mal, dass sie das alles umsonst kriegen könnte, was heißt umsonst in Anführungsstrichen. Aber sie hat sich immer dagegen gesträubt, das auf meinen Vorschlag einzugehen. Und jetzt? Ich musste alle Künste der Überredung anwenden und nicht Überredung. Ich habe immer versucht, sie zu überzeugen. Okay, was sagt sie denn jetzt zu dem aktuellen Vorschlag, dass sie kommen soll? Ja, sie hat jetzt mir beim letzten Telefonat, das ist hochaktuell, hat sie mir gesagt, dass sie jetzt ernsthaft darüber nachgedacht hat und das mit ihrer Familie, also sie ist ja noch verheiratet, aber ihr Mann, habe ich ja gerade erzählt, der hat sie ja auch, also sie redet mit ihrer Familie darüber, ob sie das nicht wirklich angehen sollte. Sie ist von ihrem Mann getrennt, jetzt. Sie lebt mit ihrem Mann zusammen, weil sie nicht das Geld hat, alleine zu leben. Das ist du bist aber wirklich in äußerst komplizierten Verhältnissen da drin. Lieber Himmel. Also sie lebt auch noch mit ihrem Mann zusammen. Ja, aber der Mann, der geht seinem Beruf nach, der ist Abschleppwagenfahrer und der kümmert sich um die Kinder, aber weil die schon so viel mit ihr mitgemacht haben. Das heißt, sie hat ein Signal gesetzt, sie würde jetzt kommen wollen, oder was? Auf jeden Fall, ja, ernsthaft darüber sich Gedanken. Ernsthaft auch so weit zu gehen, dass sie dich wirklich heiraten würde wollen, jetzt nicht nur wegen der Krankenversicherung, sondern auch wegen euch beiden? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Würde sie dich heiraten wollen? So, aus emotionalen Gesichtspunkten. Mhm. Also Liebe ist auf jeden Fall auf beiden Seiten vorhanden. Also da kann mir auch dann kein Gericht später sagen, das war eine reine Scheinehe. Das stimmt nicht. Ich habe Liebesbriefe, ich habe teilweise Unterhaltung aufgezeichnet, weil ich das auch manchmal nicht richtig verstehen konnte. Weißt du, Sven, das ist eine sehr schwer zu beratende Frage jetzt. Das ist, finde ich sehr schwer zu beurteilen. Generell, wenn sich da zwei Leute lieben und die eine Person kommt aus Amerika hierher und man heiratet und man hilft der Person vielleicht sogar ihr Leben zu retten, finde ich das moralisch nicht verwerflich. Weiß Gott nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, in was du dich da hinein verstrickst, ob das richtig ist. Die Frau ist sehr weit weg, es klingt so, als wäre diese Frau bisher nicht belehrbar gewesen in dem, was sie getan hat. Sie hat offensichtlich nicht viel oder gar nichts unternommen, um aus ihrer Sucht herauszukommen. Das ist so, ich tappe da so ein bisschen im Nebel, was deine Rolle da ist und wie das alles sich letztendlich darstellt. Ja, aber ich habe halt das Gefühl, dass sie auch nie an die richtigen Menschen geraten ist. Ja. Die wirklich eher sie an die Hand nehmen und sagen... Nein. Weißt du, die Frau ist über 40, da muss niemand sie an die Hand nehmen. Verdammt nochmal, das muss die selbst machen. Und das kannst du mit deinen 25 Jahren und mit vielen tausend Kilometern entfernt schon gar nicht tun. Ich sag nochmal zu der Grundproblematik, da sehe ich keine moralischen Bedenken. Mein Gott nochmal, wenn die Frau so zu retten ist, wenn das Leben so zu retten ist, dann macht das so. Dann macht es so. Dann hat auch keiner das Recht, mir da einen Vorwurf zu machen, weil ich habe schon mal sowas gehört von manchen Menschen, die mir das gesagt haben, ja, und dann müssen wir noch dafür zahlen, dass sie eine neue Leber kriegt und was ja. Weiß ich, obwohl sie gar nicht das Recht hat dazu. Ja, also ich meine, hier geht es um ein Menschenleben und es geht auch um eine Beziehung, in der es um Liebe geht. Also das ist ja keine Scheinkonstruktion, die ihr da aufbauen wollt. Aber wie gesagt, mir fällt es sehr schwer, das zu beurteilen, ob man überhaupt von der Ferne da so eingreifen kann und sollte. Und wie sich der Gesundheitszustand überhaupt darstellt im Moment. Das sind alles so viele offene Fragen. Kann ich weiter gar nichts zu sagen, aber ich glaube, die Grundfrage, die habe ich dir beantwortet. Aber glaubst du nicht auch, dass dieser kulturelle Punkt dann, dass sie mal eine andere Welt sich bekommt, dass das auch Hoffnung geben könnte, dass sie weg vom Alkohol geht, dass sie mal eine andere Welt... Ja, sicher, aber das allein bringt einen schwer Alkoholkranken auch noch nicht weg von seiner Sucht, Sven, hundertprozentig nicht. Es ist sehr ehrenwert und sehr rührig, dass du das so denkst und dich darum bemühst, aber so einfach geht's nicht. Und die Frau ist so alt schon, also nicht, ist nicht alt, aber die ist halt so erwachsen, wenn wir jetzt über ein 17-jähriges Mädel reden würden. Aber ich weiß so wenig über diese Frau, deswegen fällt es mir so schwer, da so konkret was zu sagen. So einfach kann man nicht retten, indem man sie einfach in einen anderen Kulturkreis verpflanzt. Im Gegenteil. Die muss harte Entgiftungen machen und Entwöhnungskuren über sich ergehen lassen. Und das muss sie wirklich wollen. Sonst wird es nichts. Lieber Sven, das war ein langes Gespräch. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Meine Sendung ist jetzt rum. Ja, Danke dir vielmals. Dann wünsche ich dir bei all diesen Aktionen, wie auch immer du sie jetzt machst, alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Bis Wochenende. Tschüss. In der Technik war heute Nacht Patricia Unger und Uwe Petersen. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag natürlich auch wieder hier. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr ins Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und ein gutes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.